Herzlich willkommen beim Outcast, dem offiziellen Podcast von auna.ch mit dem CRS und dem Mann. Episode 14 vom 19. Januar 2014. Heute mit dem Alexander Payne im Nebraska und dem Martin Scorsese im Wolf of Wall Street. Gutes Neues! Hallo, gutes Neues! Da sind wir wieder. Wir haben ein kleines Päuschen gemacht. He? Ja, muss ich. Viel geschwätzt letztes Jahr. Ja, und das Januarloch und es ist nicht so viel. Ist auch nochmal das Misch gelaufen. Diana und so. Ja, also Grudge Match. Ja, haben wir gefunden. Ja, muss nicht sein. Die Oscar-Nominationen sind noch rausgekommen. Richtig, ja. Und da muss man eigentlich fast wie jedes Jahr sagen, ja. Man hat so ein bisschen Gant, was nominiert wird. Irgendwie. 80% der Film laufen erst oder kommen erst noch. Gravity, 12 Years a Slave, das übliche American Hustle. Genau, und ja. So weiter. Es verteilt sich dann auch schön und dann noch 10 Nominationen, 9 Nominationen. Und irgendeine wird dann wieder ganz leer ausgehen. Aber der Tom Hanks ist nicht nominiert, das finde ich ein bisschen komisch. Ja, es war ein sehr competitive Jahr bei den Darstellern. Und überrascht auch, dass der Hanks jetzt nicht dabei ist. Man hat ja gesagt, er sei sogar für 2 Kängel dabei sein, für Saving Mr. Banks und Captain Mr. Phillips. Und jetzt hat es wieder noch gelangt, was dann schon ein bisschen komisch ist. Auch nicht geschafft, dass Robert Redford, aber das verstehe ich jetzt irgendwie noch durch, weil es ist nicht so eine showy Performance. Also es wird dann noch schwierig, dort einen Oscar-Clip zu finden bei diesem Film. Also das Duell ist wahrscheinlich Leo gegen Matthew, hä? Nein, ich glaube es nicht. Weil Leo, da kommen wir nachher noch im Review dann darauf zurück, das ist der Academy dann zu wild und werden dann wahrscheinlich nicht auszeichnen für das. Gut, fangen wir aber schwarz-weiß an. Alexander Payne, see Nebraska. Hey there, Woody, remember me? Bernie Bowen, how you doing? Pretty good. Well, that's what I hear. Everybody's saying how Woody Grant's a millionaire. Well, that's the most exciting news around here for ages. That's no big deal. No big deal? Jeez, there's a guy living a life for Riley. Million here, a million there. Well, the newspaper's gonna do a big write-up on you. I'm gonna get my picture in the paper? You bet you will. Dad, here's the bus. Okay, well, good seeing you then, Woody. We're all real happy for you and real pleased you thought to stop back home and share the big news. Thanks, Bernie. Hey, watch your wallet. Nebraska erzählt die Geschichte von Woodruff T. Grant, ein rüstiger Herr, der hier irgendwo in der Pampa in Montana wohnt. Und er bekommt eine E-Mail, wo drauf steht, er hat jetzt 1 Million gewonnen. Wenn er da die Lösungszahlen in Lincoln, Nebraska bringt und eine Zeitschrift abonniert. Also einfach so eine E-Mail, wie sie halt wir alle bekommen. Ein Spam, genau. Und er ist dann aber da voll überzeugt, dass er da 1 Million gewonnen hat und will dann zu Fuß nach Lincoln, Nebraska laufen, um den Preis abzuholen und hält immer wieder ab und so. Und er ist sowieso nicht mehr so ganz bei der Sache. Und sein einen Sohn gespielt vom Mac Gruber, Will Forte, findet dann, ja komm, lassen wir ihm die Freude, dann gehen wir halt dorthin, ich fahre dorthin, ich nehme jetzt frei und fahre dorthin. Und auf dieser Reise kommen sie dann noch in der alten im alten Heimatstädtchen in Hawthorne vorbei, wo sie dann einen Zwischenhalt machen und wo der Sohn dann ein bisschen das frühere Leben vom Vater kennenlernt. Ja. Ja. Schwarz-weißes Road-Movie. Alexander Payne. Tönt gut, hä? Ja, tönt gut. Ist sehr gut. Es ist gut. Es ist wirklich gut, ja. Es ist super. Es ist ein bisschen. Zum Teil habe ich es auch ein bisschen langsam gefunden und es hat ein paar Sachen mit dem Humor, die dann plötzlich eben jetzt weit gehen, und nicht mehr so in die melancholische Stimmung reinpassen. Aber wenn man am Schluss nicht gerührt ist von dieser letzten Sequenz, dann macht man etwas falsch. Ja. Klar, also du hast jetzt alles schon angesprochen. Also eben die ganze Melancholie, was natürlich auch mit den schwarz-weiß Bildern und die trostlose Gegend halt da. Genau, also der Payne spielt einfach so seine Stärken aus. Also das Tragikomische, was er auch früher noch gerne gemacht hat. Es ist dann eben nicht wirklich ein Roadmovie, es ist so ein Roadmovie Sideways. Also Sideways hat man auch ein Roadmovie, dafür fahren die einfach an einen Ort an und bleiben dann dort. Was jetzt da ja auch wieder der Fall ist. Und dann hat einfach die ganze Vergangenheitsbewältigung und was dort in diesem Heimatdörfchen vom Vater nicht alles passiert. So, das ist, das geht einem schon näher, wenn man dann der alte verwirrte Mann und dann den Sohn herausfindet, dass es nicht alles so toll war, auch noch dazumals, und es ganz gemeine Kreiben dort hat. Und das Tolle ist halt, seine Figuren sind halt sehr, haben sehr viele Macken und Fehler und sind eigentlich, wenn du fragen, sind eigentlich nicht sympathische Zeitgenossen oder so. Aber er tut es immer so menschlich irgendwie darstellen, dass man dann doch dabei ist. Genau, also das gilt jetzt vor allem für die Hauptperson, also der Bruce Dern. Ist eigentlich Alkoholiker und... Ja, aber er ist irgendwie so, eben wegen... Er hat irgendeine Krankheit, also es geht ihm nicht mehr so gut und so. Und er ist wie ein kleines Kind, völlig naiv und so. Ja, ich habe jetzt 1 Million gewonnen und so. Und der Sohn ist einfach der liebe Kreib, der sagt, komm, wie lange hat er denn noch? Komm, jetzt lassen wir ihm einfach noch die Freude und so. Das, die Figuren muss man dann einfach lieben. Weniger lieb ist dann der Stacy Keach als Bösewicht von dem ganzen Film. Den habe ich dann ein bisschen zu böse gefunden. Das ist so ein bisschen, ja, das war mir ein bisschen too much gewesen. Ja. Wo dann sagt, so, ja, der schuldet mir noch Geld und wenn ich das Geld nicht bekomme, dann so, ist es nicht mehr gut. Ja, aber sie haben halt wollen, dass das Thema nachbringen mit eben, wenn man reich wird, wie dann alle Geier warten und so. Also, das habe ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Wo ich ein bisschen Mühe hatte, ist mit dem Humor, sage ich jetzt mal, mit dem Hillbilly, in Anführungszeichen, Humor, wo du dann halt doch die beiden dicken Cousins da hast und seine Ehefrau, die da irgendwie muss als alte Frau noch irgendwelche unanständigen Sprüche losklopfen, damit dann das ältere Arthouse-Publikum lacht und so. Ja, aber das ist eigentlich auch Pain. Das ist auch Pain. Also, das habe ich auch bei Sideways nicht mögen, wo dann am Schluss da der Thomas Church dann mit dem Paul Giamatti irgendwie bei zwei Leuten brechen, die gerade Sex haben und die dann viele Leute hinterher sehen. Ja, das habe ich auch nicht lustig gefunden. Das ist das Gleiche. Also, er wollte ja seine Fans nicht enttäuschen und genau. Hat dann eben lernen müssen, dass jetzt da eben da die alte Frau geht darauf gelupfen auf dem Grab vom einen. Das ist doch so. Ja, und auch die ganze... Das hätte so lustig sein, oder was? Die Szene mit dem Kompressor-Diebstahl und so, das ist einfach so ein bisschen... Eben so ein bisschen... Ja, das Sunshine und so ein bisschen... Das ist eben das Speech-Bübische habe ich noch lustig gefunden. Aber eben, es ist so ein bisschen... Es beißt sich ein bisschen das Melancholische und zu platte Lustige eben da die... Was dann wiederum lustig ist, habe ich gefunden, die... Ja, einfach die... Die Leute beim Familienfest, wie sie einfach alle vor dem Fernsehen sitzen und es ist totenstill, das ist so irgendwie, ja. Grossartig, ja. Stellt man sich vor, oder? Ganz unangenehm, eben. Und muss ich jetzt, also alle reden jetzt von Bruce Dern natürlich, tolle Performance, aber ich finde aber sehr erwähnenswert Will Forte, weil eben du und ich haben jetzt McGruber gesehen. Als Blödler, ja. Und der ist ja saumässig schlecht gewesen und so. Und ja, allein mit seinem Blick, mit dem wehmütigen Blick, wenn er irgendwo rausschaut und seinen Vater anschaut und so, finde ich eine ganz starke Performance und eigentlich verwundere ich, dass man ihn eigentlich auch nie irgendwie für etwas nominiert hat, also dass er irgendwie zur Sprache gekommen ist, weil alle reden nur von Bruce Dern und klar, Bruce Dern spielt super, aber der Will Forte ist jetzt mir da ein bisschen zu wenig gelobt worden. Ja, und ich finde auch, seine Figur ist eigentlich gerade so spannend und gerade so tragisch wie die Hauptfigur, oder? Es ist so irgendwie, eben, er hat seinen Vater irgendwie doch noch so gern, obwohl er eigentlich auch gelitten hat unter ihm und so, und das habe ich recht schön gefunden und eben. Sehr rührig, vor allem und eben die letzte Sequenz ist grandios. Nebraska kommt von mir 5 Sterne über. Den Abzug gibt es halt einfach für den zu bösen Stacy Keach und halt den blöden Humor, wo halt der Pain leider auch dafür bekannt ist. Aber eben, am Schluss kommt man fröhlich aus dem Kino und darum auch verdient die 5 Sterne. Ich gebe auch 5 Sterne und fast aus den gleichen Gründen, aber vor allem wegen der Oma. Einfach, das war mir einfach ein bisschen zu viel. Und ein paar von den Nicht-Schauspielern, hat man es auch ein bisschen gemerkt, dass die jetzt da irgendwie den Text mühsam auswendig gelernt haben und erzählt haben, aber das war auch noch charmant gewesen. Aber einfach zum Perfekten längt es halt nicht und darum auch ein 5. Bei mir gemütlichen Film kommen wir jetzt zum wilden Leben von Broker und Banker und wie sie alle heißen. The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese. Mr. Hanna, what can I bring for you on this glorious afternoon? Well, Hector, here's the game plan. You're going to bring us two absolute martinis. You know how I like them, straight up. And then precisely 7.5 minutes after that, you're going to bring us two more. Then two more after that, every 5 minutes until one of us passes out. Excellent strategy, sir. I'm good with water for now, though. Thank you. It's his first day on Wall Street. Give him time. Scorsese und DiCaprio zum Fünften. Um was geht's? Es geht um den jungen Broker Jordan Belfort, der Ende der 80er Jahre die Wall Street geht. Dort für kurze Zeit Erfolg hat, dann geht seine Bude wegen Black Tuesday den Bach ab und dann fängt er bei einer kleineren Bude an, bringt dann viel Gewinn in dieser Bude rein und dann sagt er, ich tue jetzt mit meinen Fähigkeiten, die ich da jetzt in der Schule gelernt habe oder in der Wall Street gelernt habe und weiss jetzt, wie es jemand geht, baue ich mir jetzt eine eigene Firma auf. Und das ist dann auch sehr erfolgreich, sodass sich dann der Herr Belfort sich ein Leben im Luxus mit viel Drogen und schönen Frauen und schönen Häusern, schnellen Autos und ganz viel Koks kann leisten. Jo. Exzess. Exzess pur. 3 Stunden lang Exzess. Und eben der Film selber ist auch Exzess, weil er geht 3 Stunden. Also. Nein. Jo. Hey, jo. Was haben wir jetzt da wieder gesehen? Im Vorfeld viel darüber gehört und so. Er war immer noch am Schnitt gesehen. Ich glaube, bei 4 Stunden gesehen. Und dann hat er es jetzt noch schnell auf 3 Stunden abgekürzt. Plus der MPA, der gemutzt hat, das hat viel Sex drin. Und genau. Viel Drogen. Und man soll ein bisschen etwas rausnehmen. Sonst gibt es dann eben das tödliche Rating NC-17, wo dann ja für die, die es nicht wissen, bedeutet, dass man den Film nicht gross bewerben darf und die grössten Kinoketten in Amerika den Film nicht in die Kinos bringen. Aber jetzt ist er da, in Mainstream-Kinos, in vielen Kinos, und das ist schon noch ja, für das normale Publikum vielleicht ein bisschen aufregende ein Sache. Ein Schock. Weil einer von der ersten Szene sieht man den Monsieur DiCaprio Koks aus einem Viertel von einer Nutte ziehen. Das ist dann so, okay! Ja, aber dann weiss man gerade so, man weiss was man, in den nächsten 3 Stunden so, was man darf erwarten. Genau. Was ich aber so überraschend am Film ist, ist ja einfach, dass es eine schwarze Komödie ist. Also, er ist wirklich lustig und er hat oft geniale Szenen, wo man gleichzeitig, also wie eine schwarze Komödie halt, wenn sie es gut macht, ich darf jetzt da eigentlich nicht lachen, aber ich finde es trotzdem lustig. Also, ich denke da an die Szenen, wo sie da über die kleinwüchsigen Menschen diskutieren oder wo er dann so viel Drogen in sich hat, dass er halb gelähmt da rumkratzelt und eigentlich, ja nein, ist das furchtbar, oder? Aber es wird mit lustig gemacht und es ist auch lustig und bei mir fehlt halt einfach an der Story ein bisschen. Also, es ist für mich eine Aneinanderreihung von toll gemachten Szenen, die auch in Erinnerung bleiben und so. Aber das Ganze ist dann doch im Schnitt ein bisschen komisch. Also es wiederholt sich sehr viel und dafür hast du dann ein bisschen wenig von der Kriminalinvestigation, hast du dann wieder ein bisschen wenig und dafür hast du halt noch einen Anspruch mehr, der auch lustig ist, aber vielleicht auch ohne die gegangen wäre und so. Also mir ist es ein bisschen zu wenig knackig. Also ich denke, 150 statt 180 Minuten wären da drin gewesen. Okay, da widerspreche ich dir jetzt. Es ist ein oft gebrauchter Satz in Filmkritiken bei so Filmen und so, aber da trifft er jetzt einfach zu, der Film hat auf mich gewirkt wie ein Rausch. Und ich bin 3 Stunden lang in diesem Rausch drin gewesen. Ich bin eben reingeworfen worden mit dieser Koks-Szene am Anfang, das erwartet mich jetzt und dann hat das Programm durchgezogen. Also ich bin nicht irgendwie rausgerührt worden irgendwann. Hilft wahrscheinlich auch, dass ich den Film ohne Pause gesehen habe, vielleicht kann das noch eine Möglichkeit sein. Also da bin ich einfach wirklich 3 Stunden lang in dieser völlig verblödeten Welt von diesen Broker. Und du hast richtig gesagt, es ist eine Komödie. Es ist keine ernst gemeinte, klar, hat natürlich schon, schon etwas dabei denken und so, aber in erster Linie ist der Film einfach eine Komödie. Und ich habe mich 3 Stunden lang sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe ein paar Mal sehr laut rauslachen. Und als reine Komödie funktioniert für mich der Film perfekt. Und vor allem, dass er 3 Stunden geht und 3 Stunden lang unterhaltsam ist. Weil du kennst mich, ich bin eher einer, der dann sagt, bei langen Filmen und so, wenn es mich dann langweilt, dann wird es mühsam. Aber es ist ein bisschen repetitiv, oder? Irgendwann hat man es doch gesehen mit diesen... Ich hätte mir so, bei der 2-Stunden-Marke habe ich mir dann irgendwie mal gewünscht, so, ja, ich würde gerne ein bisschen mehr Sympathie dem Heining entgegenbringen. Aber dann habe ich wieder lachen und das war dann wieder gleich gewesen. Es ist so, ja, aber eigentlich ist das so ein Double und wieso freue ich mich jetzt mit dem, so diebisch und so. Eigentlich ist es ein furchtbarer Keim. Also eigentlich ist es, weil du es einfach aus seiner Perspektive siehst, oder? Weil er findet das alles super und das ist Höchste und so. Und darum schaust du es ja wie er an, oder? Als das ist jetzt toll oder so. Das finde ich eben eigentlich noch clever, weil eben, du weißt eigentlich, es ist furchtbar, was der macht und dann stellt den Leuten das Geld und lebt da sich aus und damit die Armen da werden reingelegt und so und ja. Aber die Armen werden ja... Hinterkopf, aber die werden nicht zeigen. Genau, ja, Scorsese will ja eigentlich einen Fun-Film machen und wenn er dann wirklich Opfer zeigt von einem Broker, der dann alles ihres Haben gut verliert und so, dann hätte das nicht funktioniert. Er behaltet den Film immer so auf einem wirklich sehr lustigen Level und hat nicht irgendwie eben Anstalten, ja, jetzt müssen wir eine Dramatik hineinbringen sogar. Eine emotionale Ansprache gegen den Schluss, wo er dann eben seine Firma verratet und seine Leute und so, dann ist er für 2 Minuten ein bisschen ernst und dann sagt er, ah, fuck it, nein, komm, also, die können mich alle mal und jetzt machen wir wieder Party und wow, geil und yeah. Es wird ja kritisiert, ich glaube, dass das glamourisiert, das Ganze. Dass es verherrlicht wird, ja. Ja, aber das finde ich eben eigentlich nicht, also... Also zu keiner Zeit findest du das irgendwie, ja, wow, doch, das ist halt ein cooler Lifestyle und so. Es ist ja mal ein amerikanisches Traum. Aber es wird dann so ins Lächerliche gezogen. Aber ich kann mir dann schon vorstellen, dass Leute das dann missverstehen und dann eben sagen, hey, komm, jetzt gehen wir einen Businessplan machen. Das kann ich mir also schon vorstellen. Also für mich bleiben die Figuren eigentlich abscheulich. Auch wenn man mit ihnen das lustig hat und so. Also. Ja. Du, eben, ich sehe es als Film, auch wenn es jetzt als... ich meine, du weißt natürlich auf der Biografie von dem Jordan Belfort, da gibt es ja wirklich basiert und so, aber für mich ist das einfach ein reiner Unterhaltungsfilm. Ich kann nicht viel interpretieren. Wie er mit dem Mafiosi macht, oder macht er genau das Gleiche, das ist auch cool und so, aber ja. Ja, aber jetzt beim Wolf Wall Street hast du keinen Joe Pesci, der einem den Grind einschlägt, sondern du hast einen Jonah Hill, der in der Öffentlichkeit onaniert und Goldfisch liest. Ja, kommen wir zum Jonah Hill. Nominiert für den Oscar. Ja, wie ist deine falschen Zähne? Also so eine kuriose Figur. Ja, also. Aber er passt rein. Also. Ja, er passt in der schrägen Figurenkabinett rein. Ja. Aber ich finde ihn jetzt nicht so herausragend. Ich finde jetzt, also Matthew McConaughey hat mit seinem 5-Minuten-Auftritt hat er jetzt da mehr rausgeholt. Genau. Und der Leonardo DiCaprio hat mich überrascht. Also, klar, er hat schon ein paar Mal so ein Sachen gemacht. Es geht so ein in eine noch gesponnene Candy aus Django Unchained, oder? Aber auch, wenn er sich eben körperliche Komik, oder? Mal hat er so eine Szene, wo er so rumtanzt und so. Also so Sachen, die man noch nicht so gesehen hat von ihm. Und ich habe recht Freude gehabt. Und ich denke, es liegt auch an ihm, dass man bei der Hauptfigur dabei bleibt, oder? Weil er halt ein bisschen... Klar, ihn mag man einfach. Ja. DiCaprio ist so ein... Den gehen viele gerne auf den Leinwand schauen. Darum ist jetzt auch der Wolf of Wall Street wahrscheinlich ein riesen Erfolg. Alle wollen DiCaprio sehen. Ja. Aber es wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen umsprechen. Ja, also ich denke, es wäre das schon... Dass es dann so... ja, es ist ein super Film, aber... Stunden, ja. Du, so ein super Film, aber Mami, geh gescheiter nicht. Weil all das eben Sexzeug und Drogen. Und vor allem einfach für einen amerikanischen Film rechten Sex... Lastig. Ja, aber es ist halt so überspitzt, das ist ja nie irgendwie jetzt wirklich sexy oder so. Finch, also ich finde jetzt, Margot Robbie finde ich jetzt sehr sexy. Also. Ja, aber auch dort, wo wir in der ersten Szene da mit den 11 Sekunden, es ist immer irgendwie lustig, oder? Mhm. Also, ja. Eben, was mich ein bisschen gestört hat, ist das FBI, ist mir ein bisschen, oder das, die Behörde da. Die Seite ist einfach wirklich ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, ist ein bisschen rausgeschnitten worden. Weil man hat den Kyle Chandler, seine Figur, am Anfang ein paar Mal gesehen, dann die tolle Szene auf der Yacht und dann gegen den Schluss wieder ein bisschen. Ja, aber ich, könnte, so wie, ich kann mir das so ein bisschen erklären, dass alles aus dem Jordan Belfort seiner Sicht genau, erzählt wird. Genau, wie bei Departed oder so, dass man es von beiden Seiten schildert. Genau, ja. Also ich glaube, dass die ganze Geschichte mit dem Kyle Chandler, dem Polizist, dass das aus dem Kopf von DiCaprio, also dem Jordan Belfort, erzählt wird. Also, was der jetzt so macht. Ja. Genau, also er sagt dann so, ja, du mit deinem billigen Anzug gehst jeden Morgen auf die U-Bahn und so einen scheiß Job und so. Und dann siehst du wirklich in seinem kleinen Büro hocken am PC und dann siehst du ihn nach Hause fahren und so. Und ja, ich glaube eher, das ist aus DiCaprio seiner Sicht geschildert, weil der Chandler kommt, glaube ich, erst vor, wenn er mal erwähnt wird. Also dass eben der Belfort unter Beobachtung steht von einem gewissen Agent. Auch super, der Jean Dujardin als Schweizer Bankier. Habe ich echt witzig gefunden. Obwohl, die Schmuggelsachen, habe ich mich gefragt, wie das soll funktionieren. Gibt es da keine Security beim Handgepäck? Oder? Ich habe irgendwie vergessen, wie es vor 9-11 war, zu fliegen. Also heute hättest du definitiv Probleme mit dem vollklebten Körper, Geld durch irgendwelche Securities zu kommen. Aber dann dazu mal, wie das jetzt laut dem Film nicht so schwierig war. Dann auch noch super, etwa 400 Songs wieder mal in diesem Film. Damit man immer ein weiss, wo man ist und so. Und ich hatte eine Freude, so ein bisschen 90er Jahre, irgendwie plötzlich kommt Hip-Hop Ray ho und irgendwie, ja. Nein, ist eigentlich cool gewesen. Und auch die Kostüme und so, haben sich ein bisschen an die Zeit erinnert, am Jonah Hill, sein Trainer, vor allem in der ersten Szene. Und ja, für mich ist es einfach ein bisschen zu ermiedend und ein bisschen zu viel gewesen, ein bisschen zu wiederholend. Und aber trotzdem unterhaltsam und witzig und ich gebe 4,5. Gut, dann habe ich jetzt dagegen. Ich gebe 5,5, so ein bisschen das. Weil es einfach eine herrliche Komödie ist. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Einfach zwischendrin habe ich gedacht, so, ja, eigentlich sollte ich das nicht cool finden, aber ich finde es jetzt doch irgendwie cool. Und ja, so ein Zwiespalt, den ich hatte zwischendurch. Aber eben, dann habe ich wieder gelacht und das war wieder gut gewesen. Bravo, dass sie eine 3-stündige Komödie angebracht haben. Ich habe nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber ja, danke für das Gegenteil zu beweisen, Herr Scorsese. Gut, nächste Woche geht es auch lustig weiter mit 12 Years... nein, mit I, Frankenstein. Aha, genau. Jo. Sieht ein bisschen nach Underworld meets... Ich weiss auch nicht was, Sixpack. Sixpack Two-Face. Ja, ja. Und dann wird es natürlich ernst und tragisch mit 12 Years a Slave. Auf den freuen wir uns ja alle, glaube ich. Also freuen ist ja das falsche Wort, aber wir haben gerne, sind gespannt. Wir haben Freude an guten Filmen. Genau. Sagen wir es so. Genau, und dann haben wir, das sind nicht die einzigen beiden. Wir nochmal einen Oscar-Film, Philomena. Genau, das ist jetzt sicherlich einer der Überraschungen jetzt in dieser besten Filmkategorie, dass es der jetzt auch noch reingeschafft hat. Und wir haben noch den Naturdokumentationsfilm Amazonia. Mhm. Und die alle mit dem Oscar-Zeug wieder nichts anfangen können und wenn I, Frankenstein dann wirklich noch vielleicht auf Deutsch läuft, die könnten auf Englisch den Jason Statham gegen den James Franco schauen. In Homefront. Homefront, genau. Oh, das gibt ein volles Programm nächste Woche, du. Jawohl. Ja gut, viel Spass mit dem Wolfie und dem Moody. Beides tolle Filme. Definitiv lohnt sich Kinobesuch. Und ist eine gute Zeit im Moment jetzt gerade wieder, hä? Das liegt jetzt einfach halt wegen der Oscar-Saison, oder? Zu Amerika münden ja, natürlich. Ja, im Dezember und so. Genau, die müssen alle dort hineinbringen. Und die Schweizer Verleger spielen jetzt natürlich mit dem, oder wenn sie aufs Poster schreiben können, so, für so viele Oscars nominiert, weil der Schweizer Kinobesucher braucht Gründe, um ins Kino zu gehen. Der geht nicht einfach so ins Kino, sondern der braucht Gründe. Kann man natürlich jetzt auch kritisieren wegen der hohen Eintrittspreise für den Eintritt, für das Kinobillett. Aber ja, jetzt hat man wieder mal Gründe, um ins Kino zu gehen. Ja, und wir brauchen ja keinen. Nein.